diesem Moment. Da ist der Gedanke gar nicht fremd. Er treibt dich zu dem, was du eigentlich willst. Auch wenn du es fast verdrängt hast. Es holt dich ein, lässt dich nicht mehr gehen. Steht dir im Weg, du kannst nicht mehr weg. Du siehst ihn an wie einen Feind. Dabei ist er dein einziger Freund. Nur der Gedanke zählt ab jetzt. Nur der Gedanke.